А давайте мы сегодня поговорим о смерти. Lass uns heute über den Tod mal reden. О смерти. Über den Tod. Я знаю, что это очень непопулярная тема. Ich weiß, dass es ein sehr unpopuläres Thema ist. О смерти очень неудобно говорить. Also über den Tod ist sehr, sehr unbequem zu reden. Потому что никогда не знаешь, как себя вести, что сказать. Denn man weiß nicht so recht, was man sagen soll, wie man sich so verhalten soll dabei. И вот когда бываешь на похоронах. Und wenn man so bei einer Trauerfeier ist, also beim Begräbnis. Вот если ты видишь лица людей, wenn du so die Gesichter von den Menschen beobachtest, ты видишь, как люди напряжены, du siehst, wie die Menschen so angespannt sind. Вот этот застывший взгляд. Also dieser Blick, der so steinern ist. Такая рассеянность внутри. Also irgendein Durcheinander, irgendeine Verzweiflung innen drin. Как бы чувствуется, что каждый человек, который там присутствует, und man fühlt das so recht, also man fühlt das so, wie die Menschen so sind dort. Как будто примеряет эти похороны на себя. Ah, als ob sie diese Menschen dieses Begräbnis auf sich anziehen oder sich so anprobieren. Потому что каждый понимает, что когда-нибудь меня тоже так положат. Denn jeder irgendwie weiß oder begreift, dass man mich irgendwann einmal auch so hinlegt. Как говорится, все мы стали в очередь, родившись, да? Also, so wie man so sagt, alle haben sich in eine Reihe gestellt, als man geboren wurde. И вот моя тема сегодня. Und so heißt mein Thema heute. Memento mori. Memento mori. Помни о смерти. Also, denke an deinen Tod. Люди не любят говорить о смерти. Die Menschen mögen es überhaupt nicht, über den Tod zu reden. А зачем о ней говорить? Und wieso soll man darüber überhaupt reden? Может лучше сделать вид, что ее вообще нет? Vielleicht soll man überhaupt so tun, als ob es überhaupt sie nicht gibt. Знаете, многие люди так и живут. Also wisst ihr, so leben auch viele Leute. Они делают вид, что смерти нет. Also sie machen so, als ob der Tod nicht da ist. Знаете, как дети играют, да? Я в домике. So wie die Kinder so spielen, so sagen, ich bin versteckt, ich bin in einem Häuschen. Да, и многие думают, что вот умер человек. Und manche denken so, wenn der Mensch gestorben ist. И превращается в прах. Er wird in Staub verwandelt. И все. Und das ist alles. То есть все, на этом все. Also damit ist alles zu Ende. Не потому, что они действительно не верят, что что-то там есть. Nicht, weil sie tatsächlich nicht glauben, dass es dort etwas gibt. Они чувствуют, что что-то есть. Sondern weil sie fühlen, dass es etwas gibt. Но они не хотят это признавать. Aber sie wollen das nicht zugeben. И вот согласитесь. Und stimmt mir bitte zu. Что отрицать смерть. Dass wenn man den Tod ablehnt, что она реальна, dass man das nicht zugibt, dass es real ist. Или делать вид, что ее нету. Oder so anscheinend tun, dass es sie nicht gar nicht gibt. И вообще даже не думать о том, что ожидает каждого из нас. Und überhaupt sich keinen Gedanken zu machen über das, was jeden von uns erwartet. Это просто глупо, правда? Das ist einfach nur dumm, nicht wahr? Потому что это просто дело времени. Denn es ist einfach nur die Zeit, wenn die Zeit kommt. Нужно не просто думать о смерти. Man soll nicht nur einfach über den Tod nachdenken. Нужно готовиться к смерти. Sondern man soll sich vorbereiten auf пока den Tod. Ты еще живой. Solange du lebst. Пока ты даже молодой. Solange du sogar noch jung нужно bist. Нужно готовиться к смерти. Man soll sich vorbereiten auf den Tod. Знаете, когда римские полководцы, wisst ihr, als die römischen Feldherren, они ехали свой триумфальный путь, als sie diesen Siegeszug, also diesen Triumphzug gefahren sind, после своих многочисленных завоеваний, nach ihren vielen Siegen, у них вот в этих колесницах, в которые они ехали, also in diesen Streitwegen, wo sie gefahren sind, у них в колеснице сзади стоял мальчик, also in diesen Streitwegen, also stand ein Junge, ein Knecht, и вот этот мальчик должен был постоянно говорить memento mori, memento mori, und dieser Junge musste ihnen ständig sagen memento mori, memento mori, помни о смерти, denke an deinen Tod, denke an deinen Tod. Это было ужасно неудобно для этих полководцев. Das war schrecklich unangenehm für diese Feldherren. Потому что этот мальчик просто все это удовольствие ему смешивал. Denn dieser Junge hat einfach diesen Spaß einfach verdorben in der Zeit. Но это было необходимо. Aber das war notwendig. Для того, чтобы эти римские полководцы, dafür, dass diese römischen Feldherren, упиваясь своими подвигами, indem sie sich rühmten in ihren Heldentaten, не возомнили себя богами, dass sie sich nicht einbilden, dass sie Götter sind. Memento mori. Denke an deinen Tod. Скажи memento mori. Sag mit mir memento mori. Скажи memento mori. Sag mit mir memento mori. Скажи соседу memento mori. Sag deinem memento mori. Memento mori. Запомните это слово. Also merkt euch dieses diese Aussage. Я как-то читала, что у некоторых народов Ich habe mal gelesen, dass bei manchen Völkern к смерти начинают готовиться едва женившись. Also bereitet man sich auf den Tod, sobald man geheiratet hat. Девушки начинают шить погребальные одежды для себя, для своего мужа. Also die jungen Frauen fangen an, die Trauerkleider, also die Begräbniskleider für sich und für ihren Mann zu nähen. Хранят их до самой смерти. Und sie bewahren das bis zu ihrem Tod auf. Вот таким образом они помнят, что они смертные, да? Also auf diese Weise erinnern sie sich, dass sie sterblich sind. А некоторые люди? Und manche Menschen? Доходит до того, что они репетируют свою смерть. Kommen schon bis zu sowas, dass sie sogar das üben. Репетируют свои похороны. Also sie üben ihr Begräbnis. То есть они выбирают гроб, выбирают цветы. Das heißt, sie wählen die Blumen, sie wählen sich ein Grab aus. Выбирают кушанье, гостей, кого они пригласят. Also sie wählen ihre Gäste, ihr Essen aus. И вот эти гости должны толкать речи в их честь. Und diese Gäste sollen dann richtig gute Reden sprechen an ihrem Begräbnis. Ну мы, конечно, понимаем. Aber wir verstehen natürlich, что не о такой подготовке смерти говорит нам Библия, да? Dass nicht über so eine Vorbereitung zum Tod die Bibel spricht. Готовиться к смерти надо более основательно. Denn zum Tod sollte man sich gründlicher vorbereiten. Знаете, когда миссионеры отправлялись в дальние страны, Wisst ihr, als die Missionare in die weiten Länder gereist sind, чтобы проповедовать Евангелие, um das Evangelium zu predigen, они не запаковывали свои вещи в обычные чемоданы. Sie haben ihre Kleider nicht in gewöhnliche Koffer gepackt. Они запаковывали их в обычный простой гроб, sondern sie haben das in einen gewöhnlichen Grab gepackt. Потому что они понимали, denn sie wussten, что скорее всего, oder sie haben begriffen, dass они возвратятся назад именно в этом гробу. Werden sie genau in diesem Grab wieder zurückgebracht, Sarg. Вот это были действительно посвященные люди. Das waren tatsächlich hingegebene Menschen. И знаете, благодаря им, und wisst ihr, dank ihnen. Если мы сегодня поедем даже куда-нибудь в Папуа-Новой Гвинее, wenn wir irgendwo in Neuguinea fahren, то мы встретим там цивилизованных людей. Dann werden wir dort zivilisierte Menschen treffen. Они каннибалов в наведренных повязках, да? Also und keine Kannibalen, die sich nur bloß so Lendenumgürtungen haben. Везде есть церкви. Also überall gibt es Gemeinden. Везде и празднуются богослужения. Es wird überall Gottesdienste gefeiert. И везде имя Иисуса известно. Und überall ist Name Jesus bekannt. Halleluja. Amen. И вы знаете, чтобы понять значение смерти, und wisst ihr, um die Bedeutung vom Tod verstehen zu können, нам нужно чтобы понять жизнь, нужно понять смерть. Also um Leben zu verstehen, muss man den Tod verstehen. Если ты не понимаешь значение смерти, wenn du die Bedeutung vom Tod nicht verstehst, тогда ты не поймешь цену жизни. Dann wirst du den Wert des Lebens nicht begreifen können. Мы знаем из Библии. Wir wissen aus der Bibel heraus, что Бог не планировал смерть, dass Gott den Tod gar nicht geplant hat, что Бог создал вообще-то вечную жизнь, dass Gott eigentlich ein ewiges Leben geschaffen Он hat. Создал человека вечным, er hat den Menschen ewig geschaffen, но смерть пришла через грехопадение, aber der Tod kam durch den Sündenfall. Что такое смерть? Was ist der Tod? Смерть – это отделение духа человека от его тела. Also der Tod ist die Absonderung des Geistes von seinem Körper. Und как только дух покидает тело, also sobald der Geist den Körper verlässt, человек умирает. Stirbt der Mensch. Врачи, конечно, пытаются его реанимировать. Also natürlich versuchen die Ärzte ihn wieder zum Leben zu beleben. Но я хочу сказать, aber ich will euch eins sagen, что если Бог повелевает духу человека покинуть его, wenn Gott befiehlt, dem Geist des Menschen ihn zu verlassen, тогда ничто и никто не может оживить человека. Dann wird niemand und nichts auf dieser Erde ihn wieder zum Leben erwecken. Тело, оно временно. Denn der Körper ist zeitlich. Какой бы оно красивое у тебя не было. Egal wie schön es, wie schön dein Körper ist. Может быть, натренированное, напомаженное. Vielleicht richtig durchtrainiert und sportlich. Благоухающее. Und richtig wohlriechend. Это временно. Das ist alles nur zeitlich. А дух человека, он вечный. Aber der Geist des Menschen он ist ewig. Исчезает. Das verschwindet nicht. Аминь. Amen. знаете, у нас у людей, у нас много страхов всяких. Wisst ihr, bei uns Menschen gibt es sehr viele verschiedene Ängste. Знаете, что страхи – это наиболее частая причина, почему люди обращаются к психотерапевту. Wisst ihr, dass die Ängste der meiste Grund dafür ist, dass die Menschen sich an Psychologen wenden? И вот если, представьте себе, jetzt stellt euch mal vor, если собрать все страхи, которые только есть, воедино, wenn man alle Ängste, die es überhaupt gibt, in eins sammelt, и вот весь этот ужас und all diesen Schrecken не сравнится с тем, kann man nicht vergleichen damit, что ожидает человека в вечности после смерти без Бога, was den Menschen nach dem Tod in Ewigkeit erwartet. Без Бога. Ohne Gott. Самое страшное. Das Allerschrecklichste. В грехопадении. Im Sündenfall. Это была не физическая смерть. Das war nicht der physische Tod. Но духовная смерть. Sondern der geistliche Tod. То есть духовная смерть. Das heißt der geistige Tod. Это отделение от Бога. Das heißt die Trennung von Gott. Бог свят. Gott ist heilig. А человек стал грешным. Und der Mensch wurde sündig. Поэтому он не мог больше жить в Божьем присутствии. Deswegen konnte nicht mehr in Gott seine Gegenwart leben. Неверующий человек живет на земле без Божьего присутствия. Ein ungläubiger Mensch lebt auf der Erde ohne Gott seine Gegenwart. Отделенным от Бога. Der ist getrennt von Gott. Не потому, что Бог его отделил. Nicht weil Gott ihn getrennt hat. А потому, что он сам так захотел. Sondern weil selbst so gewollt hat. И вот когда этот неверующий человек und wenn dieser ungläubige Mensch умирает, stirbt, он также отделен от Бога вечности. Der ist genauso auch in Ewigkeit von Gott getrennt. И весь этот ужас und all diese grausam, обрушивается на него. Also es stürzt auf ihn ein. И потом уже ничего нельзя исправить. Und dann kann man nichts mehr ändern. Поэтому необходимо помнить о смерти. Deswegen ist es so wichtig, sich an den Tod zu erinnern. Пока ты еще жив. Solange du lebst. Вы знаете, обычно люди, ну вообще, любят учить других людей, да? Also normalerweise lieben es die Menschen, andere Menschen zu belehren. И часто они учат, как жить, но не учат, как умирать. Also sie lehren oftmals die Menschen oder belehren sie, aber sie lehren sie, wie man lebt, aber nicht, wie man stirbt. Вот одна молодая девушка. Und so eine junge Frau. Очень красивая. Eine sehr schöne junge Frau. Очень успешная. Eine sehr erfolgreiche junge Frau. Она попала в аварию. Sie hatte einen Unfall. И вот она лежит в больнице. Und so liegt sie im Krankenhaus. У нее отдельная палата. Sie hat ein getrenntes Zimmer. У нее индивидуальный уход. Sie hat eine individuelle Betreuung. И возле ее кровати сидит мать. Und neben ihrem Bett sitzt ihre Mutter. Такая блистающая. So eine herausragende Persönlichkeit. Красиво одетая. Eine wunderschön angezogen. Но потухший взгляд. Aber ihr Blick ist richtig traurig. Не выплаканные слезы. Und so viel, was sie geweint hat, so schaut ihr Gesicht aus. И вот эта девушка с трудом произносит слова. Und so versucht die junge Frau mit Schwierigkeiten die Worte aus ihrem Mund zu bringen. Мама, ты научила меня быть красивой. Mama, du hast mich gelehrt, wie man schön sein kann. Ты научила меня одеваться. Du hast mir beigebracht, wie man sich schön anzieht. Ты научила меня держать сигарету. Du hast mir beigebracht, wie man Zigarette hält. Ты научила меня держаться в обществе. Du hast mir beigebracht, wie man sich in der Gesellschaft integriert. Мама, но ты не научила меня умирать. Mama, aber du hast mir nicht beigebracht, wie man stirbt. Мама, скажи мне сейчас, что я должна делать. Mama, sag mir jetzt, was soll ich jetzt tun? Но мама молчала. Aber die Mama hat nur geschwiegen. Потому что она сама не знала. Denn sie wusste es selbst nicht. Дорогие, meine Lieben, я думаю, что мы должны говорить с другими людьми о смерти. Ich glaube, wir müssen mit anderen Menschen über den Tod reden. Мы должны им показать. Wir müssen ihnen zeigen. Как можно умирать с улыбкой, а не с ужасом. Wie man nicht mehr mit einem Schrecken, sondern mit einem Lächeln sterben kann. Согласны? Stimmt ihr mir zu? Знаете, у меня был двоюродный дед. Wisst ihr, ich habe einen Großvater von wie sagt man dazu? Stiefvater. Also Großvater. И он был ярым атеистом. Und war richtig ein leidenschaftlicher Atheist. И его сестра родная, она была христианка. Und seine Schwester war eine Christin, das ist meine Oma. И из-за этого они всю жизнь не общались. Und aus diesem Grund haben sie miteinander ihr Leben lang miteinander keinen Kontakt gehabt. И вот когда он состарился, und wo dann alt wurde, он ослеп, Er wurde blind. И когда он лежал на смертном одре, und als er auf dem Sterbebett lag, он вдруг страшным голосом закричал. Schrie er plötzlich mit einer schrecklichen Stimme. Уберите от моих ног огонь, мне больно. Ihr sollt das Feuer von meinen Füßen wegtun, es tut mir weh. Никакого огня, конечно, не было. Natürlich war da kein Feuer. Но он уже умирал. Aber er starb bereits. Уберите этот огонь, мне больно. Und er sagte, tut dieses Feuer weg, es tut mir weh. И потом через некоторое время und nach einer bestimmten Zeit, он раскрыл свои глаза hat er seine Augen aufgemacht, и закричал страшным голосом und schrie mit einer schrecklichen Stimme. Вот он идет за мной. Da, da geht er und will mich abholen. Вы понимаете, конечно же, он кого-то увидел. И versteht mich schon, dass er jemanden gesehen hat. И я думаю, что это не был Божий ангел, да? Und ich glaube nicht, dass es Gott sein Engel war. Я рассказываю вам здесь не страшилки. Ich möchte euch hier keine Horrorsachen erzählen. И, к сожалению, это реальность. Aber leider ist das eine Realität. И вот Библия говорит нам, und die Bibel sagt uns, что если мы с Иисусом живем, wenn wir mit Jesus leben, то когда мы и умираем, dann wenn wir auch sterben, мы воскреснем вместе с ним. Werden wir mit ihm gemeinsam auferstehen. Аминь. Amen. И вот то есть после нашей смерти, also nach unserem Tod, наш дух, unser Geist, он будет жить с ним вечно в его присутствии. Das wird ewig mit ihm leben in seiner Gegenwart. Вот без Иисуса в сердце, und ohne Jesus im Herzen, никто не может умирать без страха. Kann niemand ohne Angst sterben. Если быть честным, wenn wir ehrlich sind. И вот посмотрите, как апостол Павел говорит о своей смерти. Schaut her, wie der Apostel Paulus über seinen Tod spricht. Мы прочитаем Филиппийцам 1:21. Wir wollen das aus Philipper 1:21 vorlesen. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. В чем секрет апостола Павла? Worin liegt denn das Geheimnis von dem Apostel Paulus? В том, что его жизнь была Иисус. In dem, dass sein Leben Jesus gewidmet war. И вот когда в нашем сердце живет Иисус, und wenn Jesus in unserem Leben, in unserem Herzen lebt, то тогда смерть, она будет как долгожданный момент для нас. Dann wird der Tod für uns wie ein lang ersehnter Moment sein. Приобретение. Das wird ein Gewinn. Как будто какая-то выгодная покупка, понимаете? Das ist wie als ein, das schaut so aus, als hättest du was Vorteilhaftes gekauft. Как ты можешь такое говорить? Also wie kannst du sowas sagen? Смерть. Über den Tod. Понимаете, мы встретимся с ним там. Verstehte, wir werden ihn dort treffen. С тем, кого мы всю жизнь ждали. Wir werden den treffen, auf den wir unser ganzes Leben lang gewartet кого haben. Всю жизнь любили. Den wir unser ganzes Leben lang geliebt haben. Wo wir mit ihm Kontakt hatten. Мы просто не видели его. Wir haben ihn einfach noch nicht gesehen. И знаете, это очень похоже на переписку. Wisst ihr, es sieht so einem so eine Schriftkontakt aus. Как будто ты вот с кем-то очень близким, дорогим всю жизнь переписываешься, но не видишь его. Wo du jemanden die ganze Zeit schreibst, den du liebst, aber du siehst ihn nicht. А потом наступает такой момент. Und dann kommt so ein Moment. И вы встречаетесь. Und ihr trefft euch. Was, какая встреча! Klasse, was für ein cooles Treffen. Давайте посмотрим картинку. Lass uns mal dieses Bild ansehen. Я такую картинку нашла в интернете. Ich habe so ein Bild im Internet gefunden. Может, это не лучшего качества. Vielleicht ist das nicht mit der tollen Qualität. Я не могла смотреть без слез. Aber ich konnte nicht ohne Tränen mir dieses Bild ansehen. Называется «Первый день на небесах». Und dieses Bild heißt «Der erste Tag im Himmel». Вау. Вау. Да. И вот после смерти, denn nach dem Tod, нас ожидает небеса. Erwartet uns der Himmel. Встреча с умершими друзьями, близкими. Das Treffen mit den Menschen, die gestorben sind, mit unseren Freunden, которые mit unseren, тоже верили. Verwandten, die auch geglaubt haben. Небеса. Der Himmel. Скажи небеса. Sag mit mir der Himmel. Что это такое? Was ist das? Где это находится? Wo befindet sich das? Знаете, это самое непостижимое, загадочное понятие для всех людей на Земле. Das ist unerklärlichste und das Sache, die Menschen nicht verstehen können. Это место нельзя найти на карте. Man kann diesen Ort nicht auf einer Landkarte sehen. Или обозначить звездочкой. Oder man kann das nicht irgendwo vermerken mit einem Sternchen. Библия нам говорит. Wisst ihr, aber die Bibel sagt uns, что не видел того глаз, dass kein Auge hat es gesehen и не слышало то ухо, und kein Ohr hat es gehört, что приготовил Господь любящим его. Was der Herr denen vorbereitet hat, die ihn lieben. Спасибо, Господь. Danke, Herr. Спасибо. Danke, Herr. И когда ты думаешь о том, что мы это не заслужили, und wenn du dir den Gedanken hast, dass wir das nicht verdient haben, что это все только благодаря Иисусу, das ist alles nur dank Jesus, благодаря этому кресту, на котором он висел, das ist dank diesem Kreuz, wo er gehangen hat, тогда просто переполняет благодарность, dann überfüllt dich das mit der Dankbarkeit. Небеса, Himmel. Это место, где обитает всемогущий Бог. Das ist der Ort, wo ein allmächtiger Gott wohnt. И где мы с вами когда-нибудь будем. Und wo wir irgendwann einmal dort sein werden. Если сохраним свою веру. Wenn wir unseren Glauben bis zum Schluss bewahren. Давайте еще прочитаем из Откровения 21 главы 3 и 4 стих. Lass uns mal aus Offenbarung 21 vorlesen, die Verse 3 und 4. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними». Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird nicht mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Amen. Небеса – это место вечного Божьего присутствия. Der Himmel ist ein Ort, wo immer Gott da ist. Его Сын Иисуса Христа. Und ein Ort von seinem Sohn Jesus Christus. И Святого Духа. Und von dem Heiligen Geist. Amen. Amen. Знаете, все мы, wisst ihr, alle wir zusammen, взрослые, дети, erwachsene und Kinder, нуждаемся в защищенности, brauchen eine Sicherheit, ein Schutz, любви, безопасности, wir brauchen Liebe und Sicherheit. Знаете, я просто вспомнила эту историю. Ich habe mich einfach an eine Geschichte erinnert. Однажды, когда наши дети были маленькими, wo mal unsere Kinder klein waren, мы ездили отдыхать в Италию. Wir sind in Urlaub nach Italien gefahren. Там был такой большой, огромный пляж. Dort war ein Riesenstrand. И людей там было так много, как в Крыму в советские времена. Und es waren dort so viele Menschen wie zu Sowjetzeiten am Strand im Krim. И вот дети плескались возле берега. Und die Kinder haben geplanscht so am Я Ufer. Я смотрела за ними. Ich habe sie so beobachtet. Но меня буквально на пару секунд отвлекли. Und ein paar Sekunden hat mich jemand abgelenkt. Мама знает, как это бывает, да? Also die Mütter wissen, wie es mal sein könnte. Вот буквально вот отвлеклась на also пару секунд. Wortwörtlich habe ich mit ein paar Sekunden abgelenkt. И смотрю, нет Und моего сокровища. Gibt mein Schatz ist weg. И Флоренс даже потерялась. Und unsere Florenz ist verloren gegangen. Она увидела. Sie hat gesehen. То есть там были такие небольшие волны. Она also, была в круге. Also sie hat so ein wie heißt das, Rettungs also, also so ein Schwimmring gehabt und hat ein paar Wellen gesehen. И там просто волны немножко ее в сторону относили. Und die Wellen haben sie ein bisschen so zur Seite getan. И она вдруг увидела, что нет знакомого зонтика от солнца. Нет знакомого зонтика от солнца. А, und dann hat sie gesehen, dann hat sie nicht mehr uns gefunden, also sie hat nicht gesehen, wo der Schirm ist, den sie gekannt hat. И она выскочила, быстро побежала искать маму, но в другую сторону. Und sie ist schnell rausgesprungen und wollte dann nach Mama suchen und ist in eine andere Richtung gelaufen. И вот я буквально вот где Флоренс, где Флоренс потерялась? Вот wörtlich paar Sekunden und plötzlich sah ich die Florence nicht und wusste nicht, wo sie ist. И мы начали искать ее. Und wir fingen an, sie zu suchen. Там уже люди подключились, тоже начали искать. Da kamen noch Menschen dazu und haben uns geholfen. Der ganze Strand hat schon noch hier gesucht. Я была уже в панике. Ich hatte schon Panik bekommen. И потом смотрю. Und dann sehe ich, несут мое сокровище. Man trägt meinen Schatz zu mir entgegen. Зареванная. Total verweint. Вот с такими глазами. Mit solchen Augen. Испуганная. Total erschrocken. Мама! Мама! О, какая была встреча. Das war so ein Treffen. Знаете, мы так выглядим. Wisst ihr, so sehen wir aus, когда мы без Бога, wenn wir ohne Gott sind, потеряны, verloren, полные страха, wir sind voller Ängste, беззащитны, в панике, unsicher, ohne Schutz, panisch. Но когда мы обретаем нашего небесного Отца, aber wenn wir unseren Vater gewinnen, kennenlernen, тогда мы обретаем покой, dann bekommen wir Ruhe, потому что вместе с Ним приходит осознание спасения, denn mit ihm kommt auch dieses Erkenntnis von der Rettung, вечную жизнь, von dem ewigen Leben. И вы знаете, нам только так кажется. Wisst ihr, es scheint uns nur so, что у нас есть ориентиры в жизни, dass wir Richtungen haben, also Orientiere in unserem Leben. Какой-то там призрачный зонтик от солнца на берегу, да? Also man sieht so vage diesen Schirm am Ufer oder Но am Strand. Волны жизни, они бурные. Aber die Wellen des Lebens, die sind sehr stürmisch. Они относят нас в сторону. Also sie schlagen uns zur Seite. И в один момент мы можем обнаружить, und wir können eines Tages plötzlich feststellen, что мы вообще не имеем никаких ориентиров в жизни. Dass wir absolut keine Orientierungspunkte in unserem Leben haben. И вот когда все рушится, wenn alles plötzlich zusammenbricht, когда ты вообще не понимаешь, wo du überhaupt nicht verstehst, was los ist. Где ты? Кто ты? Wo bist du? Wer bist du? И куда тебе надо плыть? Und wohin du schwimmen solltest? Но когда у нас в жизни есть Иисус, aber wenn wir in unserem Leben Jesus haben, то Он как якорь нашей жизни, dann ist wie ein Anker in unserem Leben. И Он не даст, чтобы волны жизни проглотили нас. Und wird nicht zulassen, dass die Wellen des Lebens uns verschlingen. Мы смотрим на Него. Wir sehen auf ihn. И Он тот, который не изменяется. Und ist derjenige, der sich nie verändert. Который вчера, сегодня и вовеки тот же. Der ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist. Amen. Amen. Библия называет наш дом небеса. Und die Bibel nennt unser Haus der Himmel. Наш небесный дом, да? Also unser himmlisches Haus. Небеса. Das sind die Himmel. Куда мы стремимся? Wo wir danach streben. Скажи дом. Sag mit mir Haus. Haus. Haus. Дом. Ein Haus. Мой дом, моя крепость. Also mein Haus, mein Turm. Какие у вас ассоциации вызывает это слово? Mit was assoziierst du dieses Wort? Ну, дом – это место, где человек чувствует себя лучше всего, правда? Also, zu Hause ist dort, wo der Mensch sich am besten fühlt, nicht wahr? Там, где нам больше всего комфортно. Dort, wo es für uns am besten geht, там, где мы расслабляемся, отдыхаем. Wo wir uns entspannen können, wo wir, beruhigen können. Даже если посуда не помыта и кровать не убрана. Auch wenn das Bett nicht aufgeräumt ist und Geschirr nicht gewaschen ist. Я дома! Ich bin zu Hause. И вот небеса влекут нас. Und so zieht uns der Himmel an sich. Потому что там обитает добрый, любящий Бог. Denn dort wohnt ein liebender Vater. Небеса отображают характер Бога. Und die Himmel, die spiegeln den Charakter Gottes. Это мир, радость, чистота, любовь. Das ist Frieden, das ist Sauberkeit, das ist Liebe. Und, много другое. Und vieles, vieles andere. И это атмосфера небес. Und das ist die Atmosphäre des Himmels. И там мы познаем изобилие радости. Und dort werden wir die Fülle der Freude erfahren изобилие können. Изобилие радости. Das wird eine Erfüllung der Freude Может быть, sein. Здесь на земле тебе не сладко. Vielleicht geht es dir nicht so gut hier. Может быть, много auf der Erde. Проблем у тебя. Vielleicht hast du viele Probleme hier. Может быть, ты даже страдаешь, болезнь какая-то. Vielleicht leidest du sogar an einer Krankheit. То там тебя ожидает изобилие радости. Aber dort erfüllt wartet auf dich die Fülle der Freude. И знаешь, что еще хочу тебе сказать? Und weißt du, was ich dir noch sagen will? Тебя там ждут. Auf dich wartet man dort. Тебя там ждут. Auf dich wartet man dort. Иисус тебя там ждет. Jesus wartet auf dich. Он знает твое имя. Er kennt deinen Namen. Он знает все тебе. Er weiß alles über dich. И он ждет тоже этой встречи. Und wartet auch auf dieses Treffen. И он сказал, und hat что gesagt, он пойдет и приготовит нам место. Dass er vorgehen wird und für uns einen Ort vorbereiten тебе wird. Тебе место. Also für dich. Давайте еще прочитаем. Lass uns das mal auch rauslesen. Иоанна 14, глава 1-3. Das ist aus Johannes 14, 1-3. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, в меня веруйте. В доме Отца моего обители много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und Kapitel 17, 24, damit ihr mir glaubt jetzt. Очи, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Vater, ich will, dass da, wo ich bin, auch bei mir, Vater, ich will das, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Halleluja. Halleluja. Was dai Богу славу. Gib Gott eine große Ehre. Разве это не чудесно? Ist das nicht wundervoll? Что Бог интересуется тобой. Dass Gott sich an dir interessiert. Что ты ему не безразличен. Dass du ihm nicht gleichgültig bist. И он любит тебя. Und dass er dich liebt. И вот я думаю, что все-таки нужно сказать два слова о вечности. Und ich denke, ich müsste jetzt noch ein paar Worte zu der Ewigkeit sagen. Чтобы мы вообще понимали, о чем мы говорим, да? Damit wir überhaupt verstehen, wovon wir reden. Бог создал материальный мир и время. Gott hat die materielle Welt geschafft und die Zeit. Но сам он вне времени. Aber er selbst ist außer der Zeit. И вот именно это отличает духовный и физический мир друг от друга. Und genau das unterscheidet die physische Welt von der geistlichen Welt. На земле мы живем в пространстве и времени. Also auf der Erde leben wir in Raum und Zeit. Где всему обозначен конец. Wo alles sein Ende hat. Но после смерти. Aber nach dem Tod. Это все закончится. Wird es alles zu Ende sein. После смерти. Nach dem Tod. Бог определил вечность. Hat Gott die Ewigkeit bestimmt. Und в Википедии вечность обозначена так очень расплывчато. Also in Wikipedia wird die Ewigkeit so ein bisschen so verschwommen erzählt. Я вот своими oder, словами скажу. Also ja, ich möchte jetzt mit meinen eigenen Worten sagen. Вечность. Это другая форма бытия. Also die Ewigkeit ist eine andere Lebensform. И это то, что никогда не закончится. Das ist das, was nie zu Ende gehen wird. Поэтому нельзя легкомысленно относиться к тому, что произойдет после смерти и что никогда не закончится. Deswegen sollte man niemals leichtsinnig dazu stehen, was nach der Ewigkeit passiert. Если есть одна форма проведения вечности, значит, есть и другая. Wenn es eine Lebensform gibt außer der Ewigkeit, dann gibt es auch noch eine, die in der Ewigkeit ist. Об аде не принято говорить. Also über die Hölle ist es nicht üblich zu reden. Потому что это травмирует людей. Weil das traumatisiert die Menschen. Und, дорогие мои, я думаю. Aber meine Lieben, ich denke mir. Я думаю, что пусть лучше люди будут травмированы сейчас, чем потом, когда уже ничего нельзя исправить, правда? Ich denke, die Leute sollen lieber jetzt traumatisiert sein, als wenn dann nichts mehr geschehen werden kann. Если уж мы говорим о полном Евангелии, also wenn wir über das volle Evangelium sprechen, то нам нужно говорить не только о небесах, но и об аде, да? Dann sollen wir nicht nur über den Himmel, sondern auch über die Hölle reden. Потому что именно из-за этого пришел Иисус на эту землю. Denn genau deswegen kam Jesus auf die Erde. Именно из-за этого пострадал, чтобы избавить нас от ада. Genau deswegen hat er gelitten, um uns von der Hölle zu erlösen. И вот как бы это травмирующе не звучало для нас. Und wie traumatisiert das sich für uns anhört. Это реальность. Das ist Realität. Но радостная весть в том. Aber eine freudige Nachricht besteht darin. Что мы с вами не обречены. Dass wir miteinander nicht verdammt sind. У нас есть выбор. Wir haben eine Wahl. Что такое ад? Was ist die Hölle? Сначала хочу заметить, что ад Бог сотворил не для человека. Ich möchte vorerst vermerken, dass die Hölle nicht für den Menschen von Anbeginn geschaffen war. Но для дьявола и его ангелов. Sondern für den Teufel und für seine Engel. Иисус не шутил об аде. Jesus hat keine Witze gemacht über die Hölle. Он не говорил об аде пренебрежительно. Er hat nicht geringschätzig über die Hölle geredet. Но очень серьезно предупреждал нас. Er hat sehr ernsthaft uns davor gewarnt. Не бойтесь убивающих тела. Ihr sollt keine Angst haben von denen, die euer Körper verderben können. Но более бойтесь того, sondern ihr sollt mehr Angst haben von dem, кто может и душу, и тело погубить в гиене огненной. Der eure Seele und euer Körper in dem Feuersee verderben kann. Ад – это место вечного наказания. Denn die Hölle ist ein Ort von der ewigen Bestrafung. Как следствие выбора человека на земле. Als Folge von der Wahl des Menschen auf der Erde. Как следствие. Als Folge. Выбора. Von seiner Wahl. Библия описывает ад. Die Bibel beschreibt die Hölle. Как место невероятных мучений. Als ein Ort von unglaublichen Qualen. И эти мучения будут не только физическими, но и моральными. Und diese Qualen werden nicht nur physisch sein, sondern auch moralischer Art. Потому что там не будет ни капли добра. Denn es wird dort kein Tropfen von der Güte da sein. Никто никогда не вспомнит ни о любви. Es wird niemand sich dort erinnern wollen und können an die Liebe. Ни о милосердии. Nicht über die Barmherzigkeit. Там не будет никакой надежды. Dort wird es keine Hoffnung mehr geben. Никакого избавления. Und auch keine Erlösung. Только бесконечное осознание своей потерянности. Nur eine unendliche Erkenntnis von der Verlorenheit. Безнадежность и боль. Also Verlorenheit und Schmerz. Und Hoffnungslosigkeit. Ад – это не аллегория. Also die Hölle ist keine Allegorie. Ад – это реальное место. Hölle ist ein realer Ort. Написано, что там будет плач и скрежет зубов. Es steht ja auch geschrieben, dass es dort weinen und das Zähneknirschen gibt. Где огонь угасает и червь не умирает. Wo das Feuer nie erlischt und wo der Wurm nie stirbt. У меня нет оснований не верить словам Иисуса. Also ich habe überhaupt keinen Grund, Jesus seinen Worten nicht zu glauben. Я не знаю определённой точно что-то. Ich weiß nicht, was dort tatsächlich ist. Но я точно знаю, что ад – это реальное место. Aber ich weiß ganz genau, dass die Hölle ein realer Ort ist. И я не хочу туда попасть. Und ich will nicht dorthin. В 16 главе Луки есть одна история. In Lukas 16 gibt es eine Geschichte. Можете прочитать ее дома. Das könnt ihr zu Hause nachlesen. О богаче и Лазаре. Das ist über den Reichen und über den Lazarus. И вот этот богач, он жил очень беспечно. Und dieser Reiche hat sehr sorglos gelebt. Лазарь был бедняк, он был очень болен. Und der Lazarus war ein Armer und war sehr krank. И некому было ему помочь. Und niemand hat ihm helfen können. Богач не обращал на него внимания. Und der Reiche hat überhaupt nicht beachtet. И вскоре они оба умерли. Und bald sind die beiden gestorben. И вот Лазарь оказался в раю. Und der Lazarus ist dann in den Himmel gekommen. А богач, он ужасно мучился в аду. Und der reiche Mann hat schreckliche Qualen erlitten in der Hölle. И вот он видит вдали Авраама и Лазаря. Und so sieht er von ferne Lazarus und den И закричал. Den Mose, Авраам. Der schrie den Abraham. Помоги мне. Helfe mir. Пошли Лазаря, чтобы он омочил свой палец в воде и прохладил also, язык мой. Schicke mal den Lazarus, der soll mal seinen Finger in das Wasser tauchen und soll mir auf die Zunge tun. Авраам отвечает. Und der Abraham antwortet ihm. Это невозможно. Das ist unmöglich. Вспомни, как ты беспечно жил на земле. Erinnere dich daran, wie sorglos du auf der Erde gelebt hast. А Лазарь он мучился. Und der Lazarus hat sich gequält. Он молился. Er hat gebetet. И доверял Богу. Und hat Gott vertraut. И вот теперь каждый получил то, что он заслужил. Und jetzt hat jeder bekommen, was er verdient hat. И между нами лежит огромная пропасть. Und zwischen uns liegt eine große Kluft, also eine, и мы не можем ходить туда и сюда. Да? Und wir können nicht hin und her laufen zueinander. Суть истории, конечно, не в том, что богатые попадут в ад, а бедные в рай, да? Понимаете? Also der Sinn der Geschichte ist nicht natürlich, dass alle Reichen in die Hölle kommen und die Armen in den Himmel. Богач, обратите внимание, не просил здесь еды или здоровья. Also achtet hier bitte darauf, dass der Reiche nicht nach Essen und nach Essen oder nach Kleider gebetet hat. Он просил немного воды. Er wollte nur ein bisschen Wasser haben. Вы знаете, ад – это очень ограниченное место. Wisst ihr, die Hölle ist ein sehr begrenzter Ort. Там человек обнаруживает свое полное банкротство. Dort sieht der Mensch seinen vollkommenen Bankrott. Там нет Бога. Dort gibt es keinen Gott. И без него человек не может иметь даже каплю воды. Und ohne ihn kann er nicht einmal einen Tropfen Wasser haben. И вот Иисус здесь обращает наше внимание на то, und Jesus lenkt unsere Aufmerksamkeit hier, что вечность, dass die Ewigkeit может оказаться совсем не такой, какой нам хотелось бы. Könnte sich als, als ein Ort herausstellen, nicht so, wie wir das haben wollen. Вот сегодня, когда ты слышишь об аде, und heute, wenn du über die Hölle hörst, ну, люди любят шутить об этом, also да? Die Menschen lieben darüber, Späßchen zu machen. Но это не шутки. Aber das sind kein, das ist Если kein Spaß. Бы мы знали, как будет в аду, also wenn wir gewusst hätten, oder wüssten, wie es in der Hölle aussieht, то очень постарались бы туда не попасть. Dann würden alles daran setzen, damit wir nicht dorthin gelangen. Многие люди верят в любящего Бога. Viele Menschen glauben an einen liebenden Gott, который не пошлет людей в ад. Der die Menschen nicht in die Hölle schicken wird. Да, он любящий. Ja, ist ein liebender Gott. Но он также справедливый. Aber ist auch ein gerechter Gott. И он отдал это в наши руки. Und hat das in unsere Hände gelegt. Что сегодня ты выбираешь? Was wählst du heute? Там будет твоя вечность. Dort wird deine Ewigkeit sein. Многие любят, верят в реинкарнацию. Also viele glauben an die Reinkarnation. Знаете, это очень привлекательное учение. Знаете, das ist eine sehr attraktive Lehre. Потому что оно полностью устраняет мысль об окончательной гибели грешника после смерти. Denn sie beseitigt komplett den Gedanken daran, dass der Mensch nach dem Tod sein Leben zu Ende ist. То есть человек постоянно в кого-то преуплощается, да? Das heißt, der Mensch verwandelt sich immer in irgendetwas oder in irgendjemand. Но Библия нам говорит, aber die Bibel spricht что davon, человеку положено однажды умереть, а потом суд. Dass der Mensch erst einmal lebt und danach kommt das Gericht. После смерти und nach dem Tod нет никакой возможности перевоплощения. Gibt es absolut keine Möglichkeit, sich nochmal in jemanden zu verwandeln или самосовершенствовать oder wieder sich zu, ja, zu reinkarnieren. Тебе и мне. Also für dich und für mich дан только один шанс прожить свою жизнь достойно. Also dir und mir ist nur eine Chance gegeben, unser Leben würdig zu leben. Что посеет человек? Was der Mensch sät, Amen. Das wird er auch ernten. Amen. То и пожнет. Иисус пришел для того, чтобы у нас был выбор. Jesus ist dafür gekommen, damit wir eine Wahl haben. Поэтому празднуем Пасху. Deswegen feiern wir auch das Ostern. Иисус предлагает иной путь, путь спасения. Jesus bietet einen anderen Erlösungsweg. И он сказал, und er sagte, что я есть путь. Ich bin der Weg. И истина. Ich bin die Wahrheit. И жизнь. Und ich bin das Leben. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Und keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Иисус – это Божье решение для тебя и меня. Jesus ist die Gottes Lösung für dich und für mich. И вот многие думают, что вот чтобы попасть в ад, мне надо быть или Сталином, или Гитлером. Und viele, viele denken so, damit man in die Hölle kommt, sollte man Stalin sein oder der Hitler. Что-то плохое такое делать в жизни, also, да? Also etwas Schlechtes im Leben но zu machen. Люди часто говорят, ну я хороший. Und oftmals sagen die Menschen, ich bin doch gut. Я живу по принципам. Also ich lebe nach den Prinzipien. Я не ворую, я никого also, не обижаю. Ich stehle nichts, ich beleidige niemanden. Я хороший человек, живу ich по bin, совести. Ich bin ein guter Mensch, ich lebe nach meinem Gewissen. Но Библия говорит, aber die Bibel sagt, что праведность каждого человека как запачканная одежда. Dass die Gerechtigkeit von jedem Menschen wie die befleckten Kleider sind. Ты можешь хоть Мать Тереза в квадрате быть. Du kannst Mutter Teresa hoch drei sein. Да, но Библия говорит, aber die Bibel spricht davon, что все согрешили, dass alle gesündigt haben, и лишены славы Божией, und alle haben die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Даже самые хорошие люди являются грешниками, sogar die allerbesten Menschen sind Sünder. И хорошими делами невозможно приобрести место в Царстве Божьем. Und mit guten Werken ist es unmöglich, einen Platz im Himmel zu sich zu verdienen. Я читаю последнее место Писания, мы закончим. Ich lese jetzt die letzte Bibelstelle, wir kommen zum Schluss. Иоанна 3, 17-18. Johannes 3, 17 und 18. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Отвергающий Бога своей жизни, derjenige, der den Sohn Gottes ablehnt in seinem Leben, находится на пути в ад. der ist auf dem Weg in die Hölle. Поэтому Господь призывает нас покаяться. Deswegen ruft uns Gott dazu auf, Buße zu tun, sich zu bekehren. Иисус, Jesus, только Иисус, nur Jesus, может быть решением нашего вопроса спасения. Kann nur die Lösung von unserer Errettung sein. Ибо нет другого имени под небом. Denn es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel. Ибо нет другого имени под небом. Denn es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel. Которым надлежало бы нам спастись. Durch das wir gerettet werden können. Это имя. Dieser Name Иисус. Ist Jesus Christus. Аминь. Amen.